Es gibt Millionen von Orten, an denen ich dich hätte treffen können. Es gibt Millionen von Worten, um deine Schönheit zu benennen. Hallo zu dir zu sagen und nicht vorbeizugehen. Jetzt wird die Suche nach dir kein Ende nehmen. Es ist nicht das, was ich will, doch es ist das, was ich fühl. Du bist für immer unbekannt, ein Teil von mir. Es ist nicht das, was ich will, doch es ist das, was ich fühl. Du bist für immer unbekannt, ein Teil von mir. Hatte ich eine Gänsehaut. Anstatt es besser zu machen,